Auf solche Bäter wie du kann ich nur immer drauf scheißen. Ich hab das Geld zu Haufen, ich bin Trapillionär. Verdien jetzt die mega Kohle wie schon Millionär. Yeah, independenter Shit. Ich rap im Dialekt, das ist für alle ein Hit. Meine Reime sind so Trap wie die Mucke so Schwarzenegger. So hot Trap. Ich war der Rapper, für sie hat seinen Weg gefunden. Es hören einmal alle Menschen, meine Raps haben's verdient. Sie kriegen jetzt Attention, du weißt wer ich bin. Du weißt wie ich kling, du weißt ich bin der King. Das ergibt Sinn. Ich schreib hier ein Verse und schon weißt du nix im Konter. Du willst nur betteln, überweis mein Geld aufs Konto. Ich regier das Land, es ist soweit. Ja kommt schon als Wichser, macht euch bereit. Ich werde als Nazi-Rapper angesehen, weil sie meine Texte falsch verstehen. Aha. Und deshalb rappe ich mit Hot Sauce am Mike. Die Bitches schreien uns nach, hey ihr seid so geil. Wir sind keine Gangster, wir sind nicht die Straßen. Die Gangster-Fakes sollten das lieber lassen. Und deshalb rappe ich mit Hot Sauce am Mike. Die Fans schreien uns nach, hey ihr seid so tight. Du bist Gangster, Gangster. Schön, ich nicht, das sind die Karte von mir. Hast du gleich im Gesicht. Und wenn ich mit dir fertig bin, sag mal zu dir. He's blown in the wind, egal wie du es drehst. Dieses Duo gewinnt, weil die anderen einfach nur Scheiße sind. Wer haten will, soll haten. Kauf dir ne Playstation und spiel nicht mit mir. Denn du weißt nicht, wie es ist, wenn ich meine Geduld verliere. Bei Pissern und Pennern werde ich zum Deal. Also lass das Mic für den Rest des Tages lieber bei mir. Ich bin genauso ein Mensch wie du. Der einzige Unterschied ist, ich hab was drauf. Du machst nur auf hart. Doch ich hör von dir keinen einzig guten Part. Der noch halbwegs passen sollte, das war's für den Start. Und ich wärme mich an dir erst auf. Also sei lieb, geh von der Bühne, wenn ich dich seh, los, lauf. Ich werde als Nazi-Rapper angesehen, weil sie meine Texte falsch verstehen. Aha. Und deshalb rappe ich mit Hot Sauce am Mic. Die Bitches schreien uns nach, hey ihr seid so geil. Wir sind keine Gangster, wir sind nicht die Straßen. Die Gangster-Fakes sollten das lieber lassen. Und deshalb rappe ich mit Hot Sauce am Mic. Die Fans schreien uns nach, hey ihr seid so tight. Ich werde als Nazi-Rapper angesehen, weil sie meine Texte falsch verstehen. Aha. Und deshalb rappe ich mit Hot Sauce am Mic. Die Bitches schreien uns nach, hey ihr seid so geil. Wir sind keine Gangster, wir sind nicht die Straßen. Die Gangster-Fakes sollten das lieber lassen. Und deshalb rappe ich mit Hot Sauce am Mic. Die Fans schreien uns nach, hey ihr seid so tight.